Danach legte er sich auf seine Holzpritsche und schlief ein. Bastian blieb nichts anderes übrig, als mit dem harten, kalten Boden als Lagerstätte vorlieb zu nehmen, aber das machte ihm nichts aus. Als er am nächsten Morgen mit klammen Gliedern erwachte, war Jor schon fortgegangen. Wahrscheinlich war er in die Grube Minrut eingefahren. Bastian nahm sich selber einen Teller der heißen Suppe, die ihn erwärmte, aber ihm nicht besonders mundete. In ihrer Salzigkeit erinnerte sie ein wenig an den Geschmack von Tränen und Schweiß. Dann ging er hinaus und wanderte durch den Schnee der weiten Ebene an den unzähligen Bildern vorüber. Eines nach dem anderen betrachtete er aufmerksam, denn nun wusste er ja, was für ihn davon abhing, aber er konnte keines entdecken, das ihn in irgendeiner Weise besonders anrührte. Sie waren ihm alle ganz gleichgültig. Gegen Abend sah er Jor in einem Förderkorb aus dem Schacht des Bergwerks aufsteigen. Auf dem Rücken trug er in einem Gestell einige verschiedene große Tafeln des hauchdünnen Marienglases. Bastian begleitete ihn schweigend, während er noch einmal weit hinausging auf die Ebene und seine neuen Funde mit größter Behutsamkeit am Ende einer Reihe in den weichen Schnee bettete. Eines der Bilder stellte einen Mann dar, dessen Brust ein Vogelkäfig war, in dem zwei Tauben saßen. Ein anderes zeigte eine steinerne Frau, die auf einer großen Schildkröte ritt. Ein sehr kleines Bild ließ nur einen Schmetterling erkennen, dessen Flügelflecken in der Form von Buchstaben aufwiesen. Es waren noch einige andere Bilder da, aber keines sagte Bastian irgendetwas. Als er mit dem Bergmann wieder in der Hütte saß, fragte er, was geschieht mit den Bildern, wenn der Schnee schmilzt? Hier ist immer Winter, entgegnete Jor. Das war ihre ganze Unterhaltung an diesem Abend. Während der folgenden Tage suchte Bastian weiter unter den Bildern nach einem, das er wiedererkannte oder das ihm wenigstens etwas Besonderes bedeutete, aber vergebens. Abends saß er mit dem Bergmann in der Hütte und da dieser schwieg, gewöhnte Bastian sich daran, ebenfalls zu schweigen. Auch die behutsame Art, sich zu bewegen, um kein Geräusch zu machen, das die Bilder zerfallen lassen könnte, übernahm er nach und nach von Jor. »Jetzt habe ich alle Bilder gesehen«, sagte Bastian eines Abends, »für mich ist keines darunter.« »Schlimm«, antwortete Jor. »Was soll ich tun? Soll ich auf die neuen Bilder warten, die du heraufbringst?« Jor überlegte eine Weile, dann schüttelte er den Kopf. »Ich an deiner Stelle würde selbst in die Grube Minrut einfahren und vor Ort graben.« »Aber ich habe nicht deine Augen, ich kann in der Finsternis nicht sehen.« »Hat man dir denn kein Licht gegeben auf deiner weiten Reise?« fragte Jor und blickte wieder durch Bastian hindurch. »Keinen leuchtenden Stein, nichts, was dir jetzt helfen könnte?« »Doch, aber ich habe Al-Zahir zu etwas anderem gebraucht.« »Schlimm«, wiederholte Jor mit steinernem Gesicht. »Was rätst du mir?« Der Bergmann schwieg wieder lange, ehe er erwiderte. »Dann musst du eben im Dunkeln arbeiten.« Bastian überlief ein Schauder. Zwar hatte er noch immer alle Kraft und Furchtlosigkeit, die ihm Aurin verliehen hatte, doch bei der Vorstellung, so tief, tief dort unten im Inneren der Erde in völliger Finsternis zu liegen, wurde das Mark seiner Knochen zu Eis. Er sagte nichts mehr, und beide legten sich schlafen.